Herr bin ich gern, und dort freut sie mein Glied, wo die Almröslein wachsen und der Enzian blüht. Wo die Almröslein wachsen und der Enzian blüht. Und der Schnee geht bald weg, und es wird wieder schön, und jetzt werd ich bald wieder auf die Alm auf ihn gehen. Und jetzt werd ich bald wieder auf die Alm auf ihn gehen. Wirst wohl du, wann ich fortgehe, einmal denken an mich. Wirst wohl du, wann ich fortgehe, einmal denken an mich.